Kapitel 3 Der Deutschkurs Aufgabe 1a 1. Der Tisch. Der Tisch. 2. Der Stuhl. Der Stuhl. 3. Die Tafel. Die Tafel. 4. Die Weltkarte. Die Weltkarte. 5. Das Wörterbuch. Das Wörterbuch. 6. Das Heft. Das Heft. 7. Der Kuli. Der Kuli. 8. Der Bleistift. Der Bleistift. 9. Das Deutschbuch. Das Deutschbuch. 10. Der Radiergummi. Der Radiergummi.